XXL Club Night Spezial. Es geht so langsam dem Ende entgegen. Wir hatten 8 Stunden jetzt übertragen, nonstop. Mit dabei waren unter anderem DJ Pierre aus dem ehemaligen Stammheim. Dann war dabei die Gail Sun. Dann hatten wir 3 Stunden lang Chris Liebing, der Wahnsinn hier. Mit seinen Geräten, die er alle dabei gehabt hat, ja, Wahnsinn. Und eben noch 1 Stunde lang Relic Live. Also, es war ein super Ding hier in Borken, im Kraftwerk, das Unity Festival 2002. Und auf den anderen Floors war es proppenvoll. Der Schweiß ist von der Decke getropft, also konntest nichts mehr sehen vor lauter Nebel und Feuchtigkeit und was weiß ich alles. Also der Wahnsinn. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, Unity 2003. Und dann bedanke ich mich jetzt noch bei allen Mitwirkenden der Technikfirma Domobil, der Astrid im Schaltraum und den anderen allen, die da mitgeholfen haben. Also, nächste Woche wieder einschalten, Club Night live von 21 bis 0 Uhr. Mein Name ist Martin Fuhrmann und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.